Dialoge, Seite 141. An die zweite Stelle setze ich eine andere Phalanx von Zeitungen, deren Charakter schon nur mehr halbamtlich sein wird und deren Aufgabe es sein wird, die Masse der Lauen und Gleichgültigen um meine Macht zu scharen. In der folgenden Gruppe werden sich die stärksten Hebel meiner Macht befinden. Hier verschwindet der amtliche oder halbamtliche Charakter vollständig, selbstredend nur zum Scheine, denn diese Blätter werden an meiner Regierung durch dasselbe Band gefesselt sein, sichtbar für die einen, unsichtbar für die anderen.